Lektion 4 A3a Ich möchte Ihnen heute einen 39-jährigen Patienten vorstellen, der seit über 10 Jahren immer wieder über plötzlich auftretende, starke, neuralgiforme Nackenschmerzen, oft gepaart mit Schluckbeschwerden, klagte. Immer wieder berichtete der Patient über ein komisches Globusgefühl im Halsbereich. Gelegentlich habe er starke Kieferschmerzen gehabt. Sowohl die Entfernung der Mandeln als auch die Behandlung mit einer Bissschiene und die Extraktion der Weisheitszähne brachte keine Besserung der Symptomatik. Zeitweise nahm der Patient wochenlang hochdosiert Schmerzmedikamente ein, die jedoch keinen wesentlichen Effekt gezeigt hätten. Eine Physiotherapie wegen der Schulter- und HWS-Beschwerden war anfänglich schmerzlindernd, zeigte jedoch nach kurzer Zeit keinen Erfolg mehr. Auch die medikamentöse Einstellung mit einem Antidepressivum zeigte nur eine kurzfristige Besserung. Eine Psychotherapie hat der Patient abgelehnt. Er arbeitet in einer großen Immobilienagentur. Er ist verheiratet. Seine Frau hat viel Verständnis für seine Beschwerden. Er hat 2 erwachsene Töchter, mit denen er sich gut versteht. Bei der Aufnahme konnte der Patient schmerzbedingt kaum schlucken. Schon eine minimale Drehung des Kopfes verschlimmerte die Schmerzsituation ins Unerträgliche. Nach eingehender Untersuchung erfolgte eine MRT der HWS und des Kopfes. Hier zeigte sich ein mit 5 cm deutlich verlängerter Prozessus styloideus im Sinne eines Igel-Syndroms. Aufgrund der Vorgeschichte wurde auf den erneuten Versuch, eine ausschließlich medikamentöse Therapie durchzuführen, verzichtet. Wegen eines Pflegefalls in der Familie wollte der Patient eine operative Behandlung hinausschieben. Eine lokale Injektionsbehandlung mit einem Kortikoid brachte kurzfristig eine deutliche Verbesserung der Schmerzsymptomatik. Nach Wiederauftreten der Beschwerden wurde eine Resektion des Prozessus styloideus durchgeführt. Der Patient ist seit der Operation beschwerdefrei.